Ja, hallo und herzlich willkommen zur 91. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute, man mag es kaum glauben, den Matthias wieder mit dabei. Hallo Matthias. Hallo Thorsten. Ich kann es auch kaum glauben und ich freue mich wahnsinnig, wieder mal dabei zu sein. Es hat ja aufgrund von verschiedensten Szenarien in den letzten Monaten, muss man ja schon sagen, nicht mehr so richtig geklappt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich wieder mal dabei bin und hoffe, dass es auch wieder mit etwas höherer Regelmäßigkeit passiert. Genau, und ich musste extra ein ganz spezielles Thema ausgraben, damit du wieder zu uns im Podcast kommst. Und es geht heute um E-Payment in der öffentlichen Verwaltung beziehungsweise die Bedeutung von E-Payment bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und da wir beide zwar E-Payment schon seit Jahren begleiten und auch in Bayern maßgeblich mit ausgerollt haben, haben wir uns trotzdem einen Experten eingeladen, der sich noch besser auskennt als wir. Und zwar haben wir hier Volker Müller. Hallo Volker. Hallo zusammen. Magst du vielleicht ganz kurz was zu dir sagen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich schon mal darüber, dass ihr mich als Experten bezeichnet. Das ist schon eine Auszeichnung. Ja, mein Name ist Volker Müller. Ich bin einer der zwei Geschäftsführer der S-Public Services GmbH. Früher, ich glaube, besser bekannt unter der Firma Shiro Solution. Aber seit April diesen Jahres haben wir tatsächlich das Sparkassen S mit im Namen, was uns sehr freut, was auch nochmal ein bisschen das Commitment der Sparkassen-Finanzgruppe so für dieses Thema nochmal zum Ausdruck bringt. Ja, und bin 55 Jahre verheiratet, so wie es sich gehört, mit zwei fast erwachsenen Söhnen und bin schon seit 15, 20 Jahren im Thema E-Payment unterwegs, noch nicht ganz so lange im Thema öffentliche Verwaltung. Das sind vielleicht erst so 2-3 Jahre, aber davor habe ich, glaube ich, im Payment schon sehr, sehr vieles gesehen, bis hin ganz, ganz früher auch mal sogar ein Zahlungsverkehrsterminal installiert. Also man hat alles schon mal gemacht. Ja, sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Und Terminals, Matthias, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir auch schon mal installiert. So muss das sein. Ich musste auch gerade wehmütig dran denken. Ja, es war eine spannende Aktion damals. Da war die Welt noch einfach mit ISDN und reinstöpseln und los ging's. Ja, bei uns war das eher mit Hilti in der Sparkasse in Ingolstadt. Oh. Ja, aber fangen wir doch gleich mal an. E-Payment. Ein Thema, also ich kann, glaube ich, auch für Matthias mitsprechen, eins unserer Leib- und Magenthemen, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen und was unserer Meinung, zumindest meiner Meinung nach, nicht so richtig in die Puschen kommt in der öffentlichen Verwaltung. Es wird immer noch alles mit Lastschrift bezahlt. Die Kommunen sind immer noch der Meinung, niemand auf der Welt hat eine Kreditkarte. Und sowas wie PayPal und Giropay, das sind Werkzeuge aus der Hölle und keiner möchte das benutzen. Definitiv PayPal, ja. Das ist ganz gefährlich. Volker, stimmt unser Eindruck? Hast du das in den letzten Jahren auch so ähnlich wahrgenommen oder sind wir hier nur sehr eingeschränkt in unserer Wahrnehmung? Also ich nehme es tatsächlich nicht so wahr. Ich habe zumindest in der Zeit, der ich jetzt mich mit dem Thema E-Payment im E-Government beschäftige, natürlich ist die Zurückhaltung da, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass man es als Teufelszeug anschaut oder ob es daher kommt, dass keiner so richtig weiß, wofür brauche ich es denn. Also zumindest die Gespräche, die ich in den letzten Monaten geführt habe mit den kommunalen Vertretern, ob das eine kleine oder eine große Kommune war, also eher die Kleinen dann sagen dann, naja, könnte ich schon machen, aber ich weiß gar nicht, für was ich es brauche, weil mein sogenannter Dienstleister gibt mir nichts, wo ich es einsetzen könnte, also jetzt mal ganz flapsig ausgedrückt. Ja. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es tatsächlich aus der Ecke, das ist alles Teufelszeug und bleibt mir bloß weg, sondern eher, ich weiß nicht, für was ich es heute brauche, weil ich noch keine Prozesse davor habe, wo E-Payment eine Rolle spielt. Bis auf die Bekannten, die kennen wir alle, die schon ewig da sind, ob das die Hundesteuer sind, IKFZ oder der Anwohnerparkausweis, der immer funktioniert, aber dazu, es müssten da noch ein paar mehr Dinge kommen. Aber das ist eher mein Eindruck. Und am Ende des Tages, ja, sicherlich viele, viele der Kollegen aus der Kasse oder aus der Kämmerei sagen, okay, ich habe da immer dieses Problem mit der Abstimmerei. Da landet irgendwelches Geld auf meinem Konto und ich kriege das dann nicht zugeordnet. Das ist doch immer noch ein Problem, ganz klar. Aber da kommen wir sicherlich später wieder drauf, wenn man dann darüber redet, wo hakt es denn? Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es eher aus der Ecke kommt, ich bleibe mir bloß weg, sondern ich weiß nicht, für was ich es brauche. Okay. Für was man es jetzt einsetzen kann, da hilft uns ja zum Glück das OZG. Da hilft uns das OZG. Und ich habe auch den Eindruck, es kommt, wie du schon richtig sagtest, Volker, einmal auf die Größe an natürlich. Die kleineren Kommunen haben da nochmal ganz andere Bedenken oder ganz andere Wahrnehmung des Ganzen als jetzt ein Landratsamt oder eine große kreisfreie Stadt. Ja. Was ich so erfahren habe, ist so ein bisschen, es kommt darauf an, mit wem man spricht. Wenn man jetzt mit dem, ich sag mal, IT-Verantwortlichen oder OZG-Verantwortlichen oder was auch immer man da jetzt alles so trifft, die sind dem tatsächlich deutlich aufgeschlossener als, ich sag mal, der kleine Kassenmitarbeiter, der dann doch durchaus noch Bedenken hat, eben wie ordne ich es zu, was kommt da alles rein, Kreditkarte ist schwierig und PayPal ist im Ausland und das sind immer so diese Bedenken, die ich da so mitbekomme und erfahre. Ja, aber gehen wir doch mal auf vielleicht noch auf ein paar einzelne Zahlverfahren ein. Ich kann ja durchaus die Kritik an PayPal nachvollziehen. Das Geld fließt ins Ausland und da haben einige mit ihren Abgabenordnungen und Ähnliches tatsächlich Probleme, Geld ins Ausland zu schicken und aus dem Ausland wieder zu vereinnahmen. Das sehe ich schon ein, ist schwierig. Wobei es europäisches Ausland ist, da könnte man tatsächlich auch die Ordnungen anpassen. Aber fangen wir doch einfach mal bei dem Klassiker an. Lastschriftverfahren. Warum ist das kein E-Payment? Na, das ist natürlich E-Payment. Also es ist zwar im klassischen die klassische Online-Lastschrift hat natürlich ein paar Themen, die in der Sicherheit liegen und weil ich ja kein wirkliches Mandat in dem Moment habe, kann ich das ja relativ leicht und auch sehr lange zurückgeben, diese Lastschrift, also platzen lassen. Das ist natürlich ein Thema, aber wenn ich mir einigermaßen sicher bin, dass das alles funktioniert, kann ich natürlich die Lastschrift einsetzen. Das machen auch nicht wenige bei uns. Ich hatte es vorher gar nicht erwähnt, aber wir haben ja mittlerweile, glaube ich, fast 2.800 kommunale Kunden, die's einsetzen und viele davon machen die Lastschrift. Es passt nur nicht überall, weil sie eben so unsicher ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich eines der günstigsten Zahlverfahren. Über Preise und Kosten werden wir nachher noch reden, aber es wird durchaus genutzt. Es hat eben ein paar ordentliche Herausforderungen, was das Thema der Sicherheit angeht, aber genutzt wird das schon. Aber die Sicherheit eher in der Sicherheit des Geldempfangs, weil ich es zurück. Ja, natürlich. Immer wieder ja, zurück. Also nicht die in der IT-Sicherheit. Nein. Die Abwicklung ist super. Ja, das funktioniert wunderbar im E-Commerce. Ich hab nur das Problem, dass ich eine Lastschrift, da ich kein Mandat habe, jeder bis zu 13 Monate zurückgeben kann. Also auch nach 12, 13 Monaten kann da eine Lastschrift noch platzen, aus Sicht der Kommune. Das habe ich natürlich, dieses Problem. Ja. Es ist generell so, aber wir können gleich weitermachen. Nun lass mich den Satz noch sagen, es ist einfach generell so, dass nicht jedes Zahlverfahren, und dazu gehört die Lastschrift, für jeden Vorgang geeignet ist. Hat man da irgendwelche Zahlen? Gibt es da Werte, wie oft sowas tatsächlich passiert, dass eine Lastschrift nochmal platzen lässt nach x Monaten? Tatsächlich nicht, aber wir haben gerade heute Mittag darüber gesprochen in einer anderen Zusammensetzung oder zu einer Zusammenkunft. Die Zahlen gibt es sicherlich und die wollte ich jetzt mal erfragen über ein paar Kontakte, die ich da habe. Das würde mich nämlich selber interessieren, Wir haben das diesen Sommer einigermaßen leidvoll ertragen, oder nicht wir, sondern unsere Kunden, weil wir ja auch so eine Lösung haben, wo wir Ticketing im Schwimmbad angeboten haben. Das haben nicht wenige Kommunen genutzt und haben leider auch die Lastschrift genutzt. Und da gingen etliche Leute umsonst baden. Ne? Aber das ist so zum Beispiel so ein Anwendungsfall, wo die Lastschrift einfach nicht passt. Das heißt, es gibt Menschen auf dieser Welt, die 5 Euro Eintritt zurückbuchen lassen? Ja, natürlich, klar. Ja. Da gab es, wir haben alles Mögliche festgestellt. Da gab es ganze WhatsApp-Gruppen, die sich verabredet haben zum Schwimmbadgang und dann die Tickets platzen lesen. Ja, das ist Wahnsinn. Naja, gut, aber Das muss man selber wissen bei einer Verwaltung. Wenn man Schuldner ist bei einer Verwaltung, ist man immer Schuldner bei einer Verwaltung und dann kann ich vielleicht mein Auto nicht zulassen, wenn ich Schulden habe. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Muss ich selber wissen, aber wir haben es erlebt. Und so ist es mit anderen Zahlarten auch. Ja. Wir kommen ja nachher gleich auf die Kreditkarte. Auch die hat das eine oder andere Thema. Machen wir doch gleich weiter mit der Kreditkarte. Entschuldige, Matthias, wenn ich dich jetzt so abschneide, aber Kreditkarte ist ja gerade mal ein Thema. Da hat ja in den letzten Jahren, in denen ich damit zu tun hatte, hatten die Verwaltungen immer Bedenken davor. Kreditkarte ist teuer, es hat keiner und dann kommt noch dazu, dass überall man lesen kann, man soll seine Kreditkartendaten niemals im Internet irgendwo eintragen und jetzt kommt auch noch die Kommune daher und will von mir die Kreditkartendaten. Ist natürlich alles Quatsch, weil die Verfahren sind alle sauber und ordentlich und sicher. Aber wie kann ich das bei so einer Kommune quasi... Wie kann ich die sensibilisieren, dass die komplett dem falschen Narrativ aufhängen? Frage in den Raum gestellt. Es ist ganz schwierig zu sagen, weil ich glaube, da bin ich immer wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte. Es kommt darauf an, wen du fragst. Weil der Mensch, der schon öfter mal Internettransaktionen getätigt hat, der hat vermutlich auch eine Kreditkarte. Dann ist es ja auch de facto so, dass Kreditkarten heutzutage nicht mehr unbedingt nochmal extra kosten. Das heißt, du bist bei größeren Geldinstituten, wenn du bei diesen neuen, in Anführungszeichen, neuen Geldinstituten bist, wie DKB, wie DiBa, ING heißen die jetzt, da hast du ja keine extra Kosten mehr für die Kreditkarte. Als Geldempfangender schon. Ja, sicher. Also die Kommune wird ein entsprechendes Disagio haben. Das ist so. Ja, das ist so. Wobei sich da vieles getan hat in der letzten Zeit. Wobei natürlich, was immer noch eine relativ, na nicht teure, aber hat schon Kosten hinten dran. Da ist gegenüber zum Beispiel eine Lastschrift sind die Kosten schon höher für die Kreditkarte. Ist aber, muss man halt auch immer sagen, das einzige Zahlverfahren, was wirklich international ist. Ja. Also eine Kreditkarte, da kann jeder bezahlen. Ja, sie hat erst, ich muss natürlich eine haben, aber es ist ein wirklich internationales Zahlungsmittel, kann ja auch mal eine Rolle spielen, auch bei einer Kommune. Andere Zahlverfahren funktionieren in Deutschland oder nur in Deutschland. Wieder andere funktionieren nur in Niederlanden oder in Italien. Also das ist wirklich ein Merkmal, die Kreditkarte oder diese Karten sind wirklich diejenigen, die überall funktionieren. Ja, und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, auch das Geld ist sicher. Wenn ich mit Kreditkarte bezahle, kriege ich mein Geld als Kommune. Also das ist so. Man hat tatsächlich ist garantiert und selbst, man muss es immer, das ist, da spricht jetzt wieder so derjenige, der mal beim Acquirer gearbeitet hat, natürlich kann ich eine Kreditkartenzahlung zurückgeben. Das sind die sogenannten Chargebacks und das auch sehr lange, aber das geht nicht so einfach. Also da gibt es ein recht ausgeklügeltes Verfahren, wo ich dann auch beweisen muss, warum ich dieses tue. Das wird ausdiskutiert zwischen der kartenherausgebenden Bank, da wo ich meinen Chargeback mache, also ich derjenige, der die Karte besitzt, und dem Händler oder der Kommune. Also das geht nicht einfach mal so, jetzt habe ich gerade Lust, sondern das ist kein einfaches Verfahren und es muss wirklich einen guten Grund geben, bis so eine Zahlung wirklich zurückgeht. Nichtsdestotrotz kann das mal passieren, aber ich glaube, die Absicherung ist da wirklich gut. Bei der Kreditkarte hat sich ja auch vieles getan. Wir fragen vorher, ja, ich will doch nicht mehr meine Kartendaten im Internet eingeben und so weiter und so fort. Da brauchen wir natürlich auch nicht drum herum zu reden. Ja, in früheren Zeiten war das natürlich auch mal ein Sicherheitsproblem, weil wenn diese Kartendaten irgendwo mitgelesen wurde, mitgeschnitten wurde, dann waren die erstmal im Umlauf und die konnten auch benutzt werden. In Zeiten von 3D Secure ist das Thema aber durch. Da wurde ja massiv nochmal investiert in die starke Nutzerauthentifizierung. Das heißt, und uns gerade seit letztem Jahr ist dieses 3D-Secure-Verfahren quasi verpflichtend. Also das heißt, ich muss immer noch mal irgendwo was bestätigen, meistens heute in einer separaten App, dass ich diese Zahlung auslösen will. Also da hat man das Thema wirklich gefixt, dieses offene Tor, dass man irgendwelche Kreditkartendaten abgreifen kann und dann tausendmal im Darknet verkaufen kann. Das ist heute sehr, sehr, sehr, sehr schwieriger. Insofern finde ich die Kreditkarte und übrigens auch die Debitkarte in dem Sinne, dass sie eben aussieht wie eine Kreditkarte, aber eben eine Debitkarte ist. Das sind meistens diese neuen Banken, die eigentlich eine Visa oder eine Mastercard ausgeben. Und man denkt, es ist eine Kreditkarte, ist aber keine, es ist eine Debitkarte, aber sie ist zumindest im E-Commerce einsetzbar und das ist gut gemacht mittlerweile. Wenn du so einen Begriff wie Debitkarte nimmst, musst du noch erklären. Hab ich mir, was ist denn eine Debitkarte? Ich hab's mich, aber kann ich ja auch hoffentlich, deswegen bin ich ja der Experte. Nein, eine Kreditkarte, wissen wir alle, Kreditkarte wird entweder, wenn es eine echte Kreditkarte ist, hast du sogar eine Ratenzahlung da drauf. Das heißt, du als derjenige, der diese nutzt oder die diese Karte besitzt, dir werden diese wo du zahlst, quasi in Raten abgestottert. Das gibt es aber in Deutschland eher weniger, sondern du hast heute mehr oder weniger nur feste Zahlungszeitpunkte, wo dir dann das Geld belastet wird auf deinem Konto. Also du zahlst heute, morgen, übermorgen im Internet mit der Kreditkarte und zum Ende des Monats wird dir das dann von deinem Konto abgezogen. Das ist der klassische Kreditkartenfall hier in Deutschland. Eine Debitkarte ist wie eine, was kennen wir heute, eine heutige Girokarte, die ich am Point of Sale, also im Laden nutze. Da wird passiert die Abbuchung nach 2-3 Tagen ganz normal auf dem Konto. Das ist der Unterschied. Also der Zeitpunkt, wann dein Konto belastet wird, ist der Unterschied. Debitkarte nach 2-3 Tagen, Kreditkarte zu einem fixen Zeitpunkt meistens einmal im Monat. Okay, Debitkarte ist eigentlich eine Girokarte. Also ja, so ist es. Ja, eine Girokarte ist eine Debitkarte. Ja. Dann haben wir natürlich gleich den nächsten Begriff. Girokarte, beziehungsweise dieses Giropay ist ja jetzt auch zusammengegangen mit PayDirect. PayDirect ist ja quasi die Konkurrenz zu PayPal der deutschen Banken. Und wie sieht das mit diesem Giropay aus? Ist das so bequem, wie wenn ich PayPal benutze? Ist es so bequem, wie mit EC-Karte zu bezahlen? Also wenn ich das Giropay, wie soll ich es jetzt formulieren, das alte Giropay, weil wir haben ja jetzt heute diese zwei Zahlverfahren sind ja zusammengelegt unter der Marke Giropay neu. Ja. Beides heißt das Giropay, aber wenn ich das ursprüngliche Giropay angucke, ist das ja eine Online-Überweisung. Die ist, glaube ich, ganz gut gemacht worden. Du nutzt ja diese Giropay-Zahlung und machst dann quasi aus deinem Online-Banking, und das war immer die Voraussetzung, dass du Online-Banking hast, eine Überweisung, die du dann losschickst und die dann auch eben garantiert ist. Das heißt, eines der sichersten Zahlverfahren ist sicherlich Giropay, weil diese Überweisung dafür steht, deine Bank ein, und da hat die Kommune in der Regel kein Problem, dass das Geld kommt. Das kommt dann nach 2-3 Tagen auf dem Konto und alles ist gut. PayDirect, dreht das Ganze um, ist genau dasselbe, nur macht das Ganze eben in einem Lastschriftverfahren, was eben mit einem entsprechenden Schutzmechanismus und eben einer Zahlungsgarantie versehen ist. Bei PayDirect war es zu Beginn mit dem Start von PayDirect so, dass du dich einfach mit einem Benutzernamen und Passwort einloggen musstest, den du vorher dir erstellen musstest. Das hat, glaube ich, viele abgehalten, das zu nutzen, weil sie das vielleicht schon bei PayPal gemacht haben, das schon gewohnt waren und dann sich gefragt haben, warum mache ich das denn jetzt nochmal? Weil ich habe noch keinen Mehrwert gesehen, warum ich das nochmal machen soll. Jetzt mittlerweile hat sich das weiterentwickelt. Man kann bei PayDirect auch mit einem ganz normalen Online-Banking-Login arbeiten. Es ist ein ebenfalls abgesichertes Zahlverfahren, wo du sagst, ich habe immer eine Zahlungsgarantie, insbesondere im kommunalen Bereich. Das sind die zwei Unterschiede. Aber das eine basiert auf einer Überweisung, das andere basiert auf einer Lastschrift. Beide sind mit Zahlungsgarantien versehen, was, glaube ich, für die Kommune extrem wichtig ist. Eine Überweisung kann ich in der Regel nicht zurückgeben. Eine PayDirect-Zahlung kann ich zurückgeben, aber unter den gleich schweren Bedingungen, wie ich das auch bei einer Kreditkarte kann. Also das geht nicht so einfach. Und einfach mal so, weil ich gerade Lust drauf habe, kann ich da eine Zahlung nicht zurückgeben. So, jetzt gucken wir mal, ob ich noch ein Zahlungsverfahren vergessen habe. Ja gut, die klassische Rechnungszahlung, das macht ja die öffentliche Verwaltung auch, dass sie auf Rechnung Dinge rausschicken. Lastschrift haben wir Vorkasse. Aber Vorkasse ist ja auch, gerade wenn ich es online mache, mit den diversesten Zahlverfahren zu verknüpfen. Wie sieht es denn aus mit diesen Dingen wie Google Pay, Apple Pay? Ich glaube, Samsung hat auch Samsung Pay. Spielt das in Deutschland schon eine Rolle? Also am Point of Sale sicherlich jetzt Apple Pay. Das wurde, glaube ich, ganz gut gerade durch die Sparkassen befeuert. Ja. Was im Prinzip ja eine kontaktlose NFC, also Funk, Near Funk Communication Zahlung ist. Ich glaube, das ist im Zuge von insbesondere natürlich Corona, sind diese kontaktlosen Zahlungen natürlich extrem befeuert worden. Ja. Und ich kann dann halt tatsächlich mit meinem Handy zahlen, im Falle von Apple Pay, Google Pay. Ansonsten brauche ich immer noch eine Karte, die in der Regel dann halt heute auch schon kontaktlos ist, also mit einer Antenne versehen. Aber das finden natürlich mittlerweile viele einen coolen Use Case. Im Internet oder im E-Commerce oder auch im E-Government sind wir da ganz am Anfang. Also das ist jetzt gerade so in der Pilotierung, dass man vielleicht Apple Pay im E-Commerce einsetzt. Es geht, technisch es geht das, aber ausgerollt hat das noch wirklich keiner. Man muss allerdings auch eines wissen, Apple Pay, auch Google Pay, das ist eigentlich, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Man nutzt hier ein neues Medium, aber dahinter verbirgt sich dann wieder eigentlich eine Kreditkartenzahlung. Ja. Wenn diese Transaktion mal ausgelöst ist und durch die Welt geht, dann ist das entweder eine Mastercard-Zahlung oder eine Visa-Zahlung oder eine Girocard-Zahlung. So kommt die technisch in den Systemen an. Es ist nur vorne der Zahl. Das Zahlmedium ist eben das Handy. Ja? Und ich identifiziere mich eben über eine Face-ID oder über eine Touch-ID. Aber hinten dran passiert eine ganz normale Kreditkartenzahlung. Das ist nicht so richtig klar, ja? Aber so ist es tatsächlich. Also es ist nicht so super, super, super neu, was da gemacht wurde, sondern es wurde nur ein neues Device, wie man so schön neudeutsch sagt, nämlich das Handy, das Smartphone, dafür genutzt, so eine Zahlung auszulösen. Das heißt, Apple und Google treten hier nur als Acquirer auf? Ja, nicht mal als Acquirer, sondern also nur als Mediator, um dieses Handy oder dieses Smartphone zu nutzen. Beim Acquirer, beim klassischen Kreditkarten-Acquirer, der merkt das im Zweifel gar nicht, außer er guckt ganz tief in diese Transaktion hinein und sagt, da ist dieses Kennzeichen, das war eine Apple Pay-Zahlung. Ansonsten sagt der Acquirer, wieder mal eine Kreditkartenzahlung. Es ist wirklich eine reine Kreditkartenzahlung oder aber eine Girocard-Zahlung, weil das geht ja mittlerweile auch. Ich kann ja in meinem Handy, und ich kann es jetzt wirklich nur für das Thema Apple sagen, weil ich auch so ein Apple-Jünger bin, quasi meine Kreditkarte hinterlegen und meine Girocard hinterlegen, virtuell, und diese dann für Apple Pay-Zahlungen nutzen. Okay, das heißt, ich denke jetzt mal weiter Richtung öffentliche Verwaltung. Wenn ich als öffentliche Verwaltung Apple Pay zum Beispiel anbieten möchte, brauche ich dann immer noch einen Zahlungsverkehrsprovider dazwischen, sowas wie S-Public Services, oder kann ich einfach über diese API von Apple zum Beispiel oder Google das direkt anbinden und direkt kriege dann das Geld direkt von den Kreditkarteninstituten? Nein. Also man braucht immer mindestens einen Acquirer. In der Regel braucht man auch einen Payment Service Provider, wie wir das sind, also einen Zahlungsabwickler. Ja. Weil es schlicht und ergreifend, sobald ich diese Zahlung losschicke, eine ganz normale Kreditkarten- oder Girocard-Zahlung ist. Da unterscheidet sich das nicht mehr. Es ist ein cooler Use Case, in dem ich einfach mit meinem Handy zahle, aber das ist auch wirklich das einzige Neue daran, was schon gut ist, ja, was schon klasse gemacht ist, aber wirklich gesagt, in den Systemen der Zahlungsverkehrswelt ist das eine ganz normale Zahlung, so wie wir sie immer schon abgewickelt haben. Aber wäre dann das ganze Thema Google Pay, Apple Pay, das wäre doch eher ein Thema für den, ich sag mal, vor Ort Geldtransfer, wenn du jetzt zum Amt gehst und dann da an der Kasse bist, dass du eben nicht mit Bargeld oder mit EC-Karte zahlen musst? Oder ist das für Online, für E-Government-Vorgänge auch? Also ich höre das immer wieder mal, aber wie gesagt, es hat es noch keiner umgesetzt. Es auch im E-Commerce, jetzt mal weg von wo es ja schon gegebenenfalls möglich wäre, hat es, glaube ich, auch noch keiner eingesetzt, ausgerollt vielleicht. Oder aber, ja, also kann man machen. Also wir haben es noch nicht umgesetzt. Wir gucken uns das gerade an. Es sind ein paar technische Hürden, die man überwinden muss. Ich habe es hin und wieder schon mal gehört, aber eher von den kommunalen Dienstleistern, die sagen, Mensch, könnt ihr das nicht machen, als von unseren Kunden direkt. Das wird sicherlich kommen bei uns, aber ist noch nicht da. Jetzt haben wir ja schon wieder ein paar Begriffe gehört, die sowohl ich gesagt habe, als auch ihr beiden. Einmal der Acquirer. Was ist denn das konkret? Was ist denn der Acquirer? Der ist so blöd zum Umschreiben. Es ist derjenige, der ja in der Lage ist, dem kommunalen Kunden, also der Kommune, eine Akzeptanz für die Kreditkarte zu ermöglichen. Das ist tatsächlich so. Dieses ganze Konstrukt dieser internationalen Brands, Mastercard, Visa, Amex und anderen, zwei, drei andere gibt es da noch, läuft eben über ein sogenanntes Vier-Parteien-System. Da gibt es jemand, der die Karte herausgibt. Das ist der sogenannte Issuer. Das sind in der Regel eine Bank. In der Regel ist das die Hausbank, eine Sparkasse, eine Volksbank, eine Deutsche, eine Koba kann eine, nehmen wir mal einfach eine Mastercard herausgeben und dem Kunden geben. Dann gibt es auf der anderen Seite den Acquirer. Das ist derjenige, der dann Zahlungen akzeptiert und diese Akzeptanz ermöglicht für die Kommune. Darüber gibt es auf beiden Seiten eben das sogenannte Scheme. Ob das ist jetzt dann das Mastercard-Scheme oder das Visa-Scheme, was grundsätzlich eben beiden, nämlich dem Issuer und dem Acquirer, eine Lizenz für ihr Geschäft ausspricht. Der Acquirer hat die Lizenz von Visa oder Mastercard, Kunden diese Lizenz weiterzugeben. Und der Issuer hat die Lizenz, eine Karte herauszugeben. So, Und im Falle von einem Acquirer ist es auch derjenige, wenn ich eine entsprechende Zahlung lostrete, dass die Zahlung zuerst beim Acquirer eingeht und der dann in diese internationalen Netze von Visa und Mastercard die Zahlung weiterschickt und in ein entsprechendes Okay oder Nicht-Okay für die Zahlung bekommt und das dann wieder zurückbringt an die Kommune. Das heißt, nicht der Acquirer entscheidet, ob eine Zahlung okay ist, also genehmigt wird, also dass auch dann am Ende des Tages das Geld fließen kann, sondern eigentlich das jeweilige Scheme, Visa, Mastercard. Aber der Acquirer transportiert diese Nachrichten hin und her. Ah, okay, das ist so ein bisschen wie eine Hierarchie aufgebaut. Richtig, genau. Also in jedem Land gibt es dann quasi verschiedene Acquirer und die Schemes oben drüber beauftragen die Acquirer, die Zahlungen zu organisieren. So ist es genau. Und zwar zum einen technisch, nämlich über das Routing, und zum anderen eben auch kaufmännisch, dass ich sage, okay, ich als Visa, ich als Mastercard habe keinen Kontakt zu einem Händler oder zu einer Kommune. Das können andere besser, weil die in diesem Land sind, weil die in dieser Region sind. Und das sind die Acquirer. Die gehen auf die Kommune zu oder auf den Händler zu im E-Commerce, sagen, du bräuchtest eigentlich eine Akzeptanz von Visa und Mastercard, weil deine Kunden wollen gerne mit Visa und Mastercard zahlen. Ich kann dir dieses erlauben. Ja, das ist dann ein entsprechender Vertrag. So ist die Rolle des Acquirers zu verstehen. Und dann ist er aber auch in der zweiten Rolle als technischer Prozessor, der die Zahlung dann auch in die internationalen Netze von Visa und Mastercard und anderen Schemes weiterleitet. Er hat also immer zwei Rollen. Okay, und dann gibt es noch den Zahlungsverkehrsprovider. Ja. Du hast den vorhin nochmal anders genannt. Payment Service Provider ist nichts anderes. Ist nur Das ist nur auf Englisch, genau. auch den schnell erklärt, den bräuchte man im Grunde nicht. Aber er hat den Vorteil, dass er für den Händler oder für die Kommune eines macht. Er fasst diese verschiedenen Zahlverfahren. Er wird ja die Kommune würde sagen, ich möchte nur ein Zahlverfahren akzeptieren, was in der Regel keinen Sinn macht. Dieser Payment Service Provider oder Zahlungsverkehrsprovider macht dem Händler oder der Kommune das Angebot, schließe dich an meine Plattform an, dann brauchst du nicht an alle anderen Plattformen dich anzuschließen, die du gerne haben möchtest. Also, wenn ich vier Zahlverfahren haben möchte und akzeptieren möchte, dann müsste ich ja normalerweise vier Verträge schließen, einer mit Giropay, einer mit PayDirect, einer mit Visa, einer mit Mastercard, einer mit XXX. Das alles erledigt der Payment Service Provider oder Zahlungsverkehrsprovider quasi gleich mit. Und der Händler und die Kommune muss sich nur vertraglich und auch technisch mit diesem Provider verbinden. Das erspart Zeit und Geld. Und das ist auch der einzige Zweck der grundsätzliche Zweck dieses Providers oder dieses Abwicklers. Die Zusammenfassung der Zahlverfahren und die Vereinfachung für den Händler oder die Kommune, an diese Zahlverfahren sich technisch wie kaufmännisch anzudocken. Sonst müsste ich als Händler oder als Kommune mit jedem einzelnen Zahlverfahren mich technisch integrieren, ich müsste einen Vertrag schließen, und das alles erspart man sich, wenn man so einen Zahlungsverkehrsabwickler, Provider, wie wir das sind, nutzt. Weil dieser Aufwand, da immer auf die neuesten Updates aufzusetzen, die neuesten Richtlinien zu erfüllen, all das, hast du nicht wirklich Lust, weil das Thema E-Payment ja in der Regel nicht dein wesentlicher Zweck ist. Ja. Als Händler willst du deine Ware verkaufen, ja. Als Kommune willst du deine Prozesse durchlaufen können mit deinen Bürgern, aber dich interessiert eigentlich nicht, welche Regularien muss ich bei einer Kreditkarte beachten, was ist denn da wieder schon Neues erfunden worden, wie ist es bei Giropay, wie ist es bei PayDirect, kann eben so ein Provider, weil das der Hauptzweck dieses Unternehmens dafür ist, einfach besser, und der macht den ganzen Tag nichts anderes als dieses, und der Händler und der Kommune kann sich auf sein Thema konzentrieren. Deswegen haben diese Payment Service Provider auch ihre Berechtigung. Ja. Und dann hat man halt immer mehr drumherum gebaut. Man bietet Reportings, man macht Support und so weiter und so fort. Aber der grundsätzliche Zweck dieses Providers war, man erspart sich Zeit und Geld, indem man diesen Aufwand auch einspart. Ich will jetzt mal so langsam in Richtung Kommune kommen. Da haben wir ja noch was dazwischen. Matthias, jetzt bist du wieder gefragt, weil das ist das Thema, mit dem wir uns so lange beschäftigt haben. Und zwar geht es um E-Payment-Plattformen. Wozu brauche ich denn die jetzt noch? Gerade im öffentlichen Bereich. Ja gut, gerade im öffentlichen Bereich. Du hast natürlich bei jeder Zahlung, die du erhältst, möchtest du die natürlich zuordnen können. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angeschnitten. Und diese Zuordnung kann man zum Beispiel mittels eines Referenzzeichens vornehmen, sodass man jeder Zahlung eine Referenz gibt, die dann eben einmal im Idealfall, das passiert leider nicht bei jedem Zahlverfahren, das können wir dann vielleicht gleich nochmal erwähnen, aber im Idealfall bei dem Zahlverfahren auf dem Kontoauszug erscheint. Und dazu brauchen wir die E-Payment-Plattform auch, weil als Kommune musst du natürlich, also nicht nur als Kommune, sondern auch als normaler Händler, aber bleiben wir mal im kommunalen Bereich, sollst du natürlich eine Soll-Ist-Buchung machen. Du hast ein Soll, was du haben sollst, und du hast ein Ist, was du hast. Und für diese Soll-Buchung kann man mit diesen E-Payment-Plattformen eine sogenannte Sollstellungsdatei sich generieren lassen, die man dann in sein Finanzverfahren integriert. Und in dieser Sollstellung steht wiederum diese Zahlungsreferenz, die sich dann im Idealfall mit dem, was auf dem Kontoauszug ist, abgleicht und man das wunderbar zu Soll-Ist stellen kann. Da gibt es jetzt noch einen ziemlich coolen Kniff, damit das auch funktionieren kann auf im öffentlichen Bereich. Und das ist zum Beispiel der Vertrag, der mit S-Public Services abgeschlossen wurde. Im öffentlichen Bereich werden gerade auch Kreditkartenzahlungen immer vollständig überwiesen. Das heißt, im normalen Commerce-Bereich werden immer die Handlingkosten abgezogen und es gibt nur einen Nettobetrag. Und im öffentlichen Bereich wird der Betrag immer vollständig brutto überwiesen und die Handlingkosten, die werden dann in einer gesonderten Rechnung am Monatsende abgezogen, um halt diese Zuordnungsfähigkeit noch zu verbessern. Also auch die öffentliche Verwaltung hat tatsächlich ein Problem damit, wenn ein Bürger 9 Euro bezahlt und es kommen aber bloß 8,50 Euro an auf dem Konto, haben die ein Problem, weil da fehlen 50 Cent. Und das können die nicht verbuchen. Und die können es viel einfacher verbuchen, wenn die 9 Euro ankommen und am Monatsende quasi für diese 9 Euro nochmal 50 Cent an Kosten kommen, weil die müssen auf ganz andere Konten gebucht werden. Und das funktioniert in der öffentlichen Verwaltung dank der Zusammenarbeit mit S-Public und früher mit Giro Solution hervorragend und ist ja inzwischen auch einer der führenden Zahlungsverkehrsprovider im öffentlichen Bereich in Deutschland. Ja, das ist so. Also im Übrigen ist es auch für einen E-Commerce-Händler nicht so einfach mit dieser sogenannten Nettoauszahlung umzugehen, aber der hat in der Regel keine Wahl, weil ihm nichts anderes angeboten wird. Bei uns in der öffentlichen Verwaltung oder als Public Service war es immer schon klar, dass wir die sogenannte Bruttogutschrift als zwingend anzusehen haben, weil eben genau diese Verbuchung sonst bei den Öffentlichen nicht funktioniert. Ja. Da noch rauszufinden, okay, war das jetzt, sage ich mal, die 8,50 oder die 9,50, zu welcher Zahlung gehört das denn? War das jetzt die 10 Euro oder die 10,05 Euro? Oder das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Und wie gesagt, durch das, dass wir eben brutto dann die Bruttoauszahlung haben, ist die Abstimmung immer 1:1, ja, und geht hoffentlich dank eben den Payment-Schnittstellen oder per Bezahlplattformen, die ihr erwähnt habt, dann hoffentlich zu einem hohen Prozentsatz automatisiert vor sich. Ne? Genau. Also Matthias und ich, wir haben uns lange mit IPBL beschäftigt. Das ist eine der Zahlverfahren. Das ist momentan auch das größte in ganz Deutschland. Es gibt noch die IP21 von der Ecom21 und PM Payment von der Regio IT. Das sind jetzt erstmal die drei großen. Es gibt bestimmt noch hier und da andere E-Payment-Plattformen. Wer noch welche weiß, sehr gerne in die Kommentare. So, jetzt haben wir das Geld. Jetzt haben wir online was angeboten, jetzt haben wir es online bezahlt, jetzt haben wir das Geld auch bei uns in der Verwaltung. Wir können es verbuchen, dank der ganzen Kette, die hier so funktioniert. Jetzt noch die Frage, wie hilft uns das bei der Digitalisierung weiter, wenn wir jetzt tatsächlich auch online bezahlen können? Ja, ich meine, einmal gibt es natürlich entsprechende Gesetzestexte, die dazu, ich sage mal vorsichtig, anregen, dass du ein E-Payment-System hast. Zum anderen ist es natürlich eine viel höhere Akzeptanz beim Bürger. Ich meine, man muss immer schauen, was ist im Angebot der Kommune, was kann ich online, was kann ich digital machen. Aber das wird ja natürlich immer mehr und das wird immer komplexer und immer in Anführungszeichen auch teurer. Wenn man jetzt über Pflichtführerschein den Pflichtumtausch des Führerscheins sprechen, der ist natürlich deutlich kostenintensiver als eine einfache Meldebescheinigung, die man beantragt. Und der Bürger draußen, der erwartet das ganz einfach auch, wenn ich schon ein Online-Angebot habe, dass ich es auch online zahlen kann, wie bei Amazon, wie bei eBay, wie bei Schlag mich tot, wenn ich digital eine Dienstleistung in Anspruch nehme, sei es eine kommerzielle oder sei es eben eine öffentliche, von der öffentlichen Verwaltung, dann erwarte ich als Bürger, dass ich digital bezahlen kann. Und dementsprechend ist E-Payment für mich ein immens wichtiger Punkt für die Digitalisierung in Deutschland. Ja, dann kann ich noch beipflichten. Also da sind so Klassiker dabei, dass man sagt, okay, Medienbruch kann man sich eigentlich nicht mehr leisten. Ja, das führt dann dazu, wenn ich einen Prozess durchlaufe oder ein Verfahren, ein Fachverfahren oder ein Formular ausfülle, wo irgendwann dann eine Gebühr oder ein Entgelt steht, dann muss ich diesen Prozess auch online abschließen können. Und das ist dann halt klassischerweise E-Payment. Und zwar mit den entsprechenden Zahlverfahren, die ich woanders her kenne, ja, aus dem E-Commerce. Das ist sicherlich einfach ein Neudeutsch Must-Have, ja, das ist oder nochmal so ein Passwort, so ein No-Brainer, ja, der sagt, okay, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, da wächst eine Generation ran. Das sind jetzt nicht wir, das sind auch nicht meine Eltern, die vielleicht auch nur im E-Commerce einkaufen, aber da wächst ab, wenn ich an meine Söhne denke, die denken da gar nicht drüber nach, die gehen aus dem Haus und lassen das Portemonnaie, den Schlüssel, die lassen alles da, die lassen nur das Smartphone nicht zu Hause, das haben sie immer bei sich und die werden das verlangen, dass ich auch mit dem Smartphone bei der Kommune bezahlen, egal was sie da tun. Ich meine, das sind keine 15 oder 50 Mal im Jahr, wo ich mit dem Rathaus zu tun habe, aber vielleicht 1, 2, 3, 4 Mal, wenn das OZG mal umgesetzt ist im Jahr und dann sagen die, hä, was ist denn hier los? Ich will ja genauso wie bei meinem favorisierten Shop bezahlen können. Ne? Also das ist einfach Kundenfokus, ja, und ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Wir haben gerade, jetzt nur mal so als noch ein kleines Schmankerl, das ist alles ein bisschen übertrieben, wir haben gerade letzten Freitag einen relativ langen Videodreh gehabt. Also wir sind wirklich in Stuttgart unterwegs gewesen, haben den ganzen Tag gedreht und einer unserer Schlusssätze war, wer Digitalisierung bis zum Ende denkt, muss mit E-Payment beginnen. Also kann man, fand ich einen super Satz, kam jetzt nicht von mir, sondern von einem Mitarbeiter von uns. Aber ich glaube schon, E-Payment ist eine wichtige Komponente. Ja. Im Kontext von Online-Zugangssätzen nennt man das so schön Lapsix Basisdienst. Ja. Aber ich glaube, ohne das wird es nicht gehen. Genauso wie auf der anderen Seite, ich muss eine Identifikation des Bürgers, den ich ja dann nicht mehr im Rathaus habe, sondern vor einem Laptop oder vor meinem PC sitzen habe, irgendwie identifizieren. Und so muss der dann am Ende des Prozesses auch bezahlen können. Ja, also ich finde, E-Payment und E-Identifizierung gehören tatsächlich zu den Basisdiensten, weil ohne die brauche ich keine Online-Dienste anbieten. Ich muss wissen, wer es ist, oder ist es der Richtige? Und im Zweifel muss ich es mir auch bezahlen lassen. Und am besten so bequem, wie es geht. Also ich habe neulich den Begriff der der Ultra-Convenience gehört, als einen der neuen Trends für die öffentliche Verwaltung. Ui. Das heißt, ein Nutzer, ich nenne es jetzt einfach mal ganz, ganz platt Nutzer, weil das können sowohl Kommunen, sowohl Unternehmen als auch Bürgerinnen und Bürger sein. Ein Nutzer ist im Online-Bereich, gerade aus dem E-Commerce, dieses Einlullen von vorn bis hinten gewohnt. Also er sucht sich aus, was er alles zu tun hat oder was er alles einkaufen will, schmeißt es alles in den Warenkorb und am Ende bezahlt er es und zwar genau so, wie es für ihn am bequemsten ist. Und in der öffentlichen Verwaltung wird es so gehen, dass ich alle Anträge stelle, die ich stellen möchte oder muss, dass ich jegliche Kommunikation durchführe und am Ende drücke ich auf Abschließen oder Bezahlen und das passiert alles in einem Aufwasch. So ist es. So ist es. Also ich habe ja schon, wenn man einfach mal kurz auf den Prozess davor guckt, vor dem Payment, ich habe jetzt schon 2 oder 3 Plattformen gesehen, die auch von diesem formularbasierten Thema komplett weggehen. Ja, die quasi mehr oder weniger fast schon mit Text oder Speech-to-Text arbeiten. Ja, ich sage dem System, was ich will, und er sucht sich dann das Richtige aus, fragt mich dann, okay, willst du das? Ja, dann sage ich ja, da brauche ich jetzt noch das, dann sage ich ihm das, dann holt er sich das rein, zieht sich irgendwelche Daten aus irgendwelchen Registern oder anderen Dingen und ich muss eigentlich gar nicht mal mehr tippen, ja, sondern das wird alles irgendwie in einem Dialog abgearbeitet. Ich sehe auch gar kein Formular mehr auf meinem Schirm oder irgendwelche solche Dinge, wo ich sage, jetzt mache ich das, dann trage ich dort meinen Namen ein, dort meine Adresse, dann kreuze ich dieses Ding an. Sondern das sehe ich alles nur am Ende des Tages, bin ich das Verfahren durchlaufen, ja, und sage, okay, und dann kurz zeigt mir das System an, du, für diese Geburtsurkunde wären jetzt 10 Euro fällig, wie willst du denn zahlen? So. Also da wird es hingehen, definitiv. Mhm. Ja, ich kenne da auch schon einige Anwendungen, weil, wenn wir ehrlich sind, niemand will Formulare ausfüllen. Weder im Papier noch am Bildschirm. Und das Einzige, was ich mir noch an Formular eingehe, ist der Suchschlitz bei Google. Alles andere muss quasi im Dialog funktionieren. Also im Sprachdialog oder im schriftlichen Dialog. Und das wird auch auf die öffentliche Verwaltung zukommen. Interessant finde ich dann da, wie das mit dem Payment dann ablaufen wird. Weil ich glaube, dafür hat noch keiner so eine richtig saubere Lösung gezeigt, weil das geht noch nicht im Dialogverfahren. Das geht momentan immer noch über, ich sage jetzt mal, Plattformulare, weil es ist halt immer noch ähnlich wie ein Formular. Ja, aber da tun sich einiges, ob das jetzt das Thema Token-basierte Zahlungen sind, ja, In-App-Zahlungen sind und so weiter. Da zahle ich dann am Ende des Tages natürlich immer noch mit einer Karte oder mit einem bestimmten Verfahren, wo ich mich vorher vielleicht mal angemeldet habe oder mit meinem Konto, logischerweise. Aber das wird so einfach gehen, sind wir weit davon entfernt, dass ich dann noch mich irgendwo einloggen muss und vielleicht noch wissen muss, was mein Passwort ist. Das wird alles dann über Fingerabdruck, Face ID oder andere Geschichten, biometrische Geschichten gehen. Und da arbeitet man schon dran. Also das Thema Tokenisieren im Payment ist auch schon längst gelöst. Ja. Jetzt muss man noch ein bisschen in die Use Cases reingehen, in die Anwendungsfälle reingehen, aber technisch ist das kein Thema mehr. Auch In-App-Payment sind heute kein Problem. Ja. Das muss man eigentlich als Zahlverfahren fast schon mitbringen. Ja. Ich wäre jetzt erstmal mit meinen Fragen durch. Ich habe noch eine im Backlog, die stelle ich später noch. Matthias, ich habe dich kaum zu Wort kommen lassen. Es ist wie immer. Ja, der Flow ist nicht mehr so da. Du bist so selten dabei. Deswegen. Ja, ja, es ist. Ich gehe gerade mal unter Liste durch. Ich habe eine Idee, was du im Backlog hast, deswegen überspringe ich die mal. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, vielleicht magst du da noch was zu sagen. Diese Empfehlung hinsichtlich E-Payment in den Gesetzestexten. Ich meine, es gibt ja neue Gesetzestexte, die werden ja auch überarbeitet, aber für mich geht da noch so ein bisschen zu wenig Druck ist das falsche Wort, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, seitens der Landes- oder Bundesregierung auf die Kommunen aus, dass E-Payment wirklich eingesetzt werden muss. Es ist immer noch ein bisschen schwammig. Wie siehst du das? Also dem kann ich nur voll und ganz beipflichten. Also wenn man diese E-Government-Gesetze oder das E-Government-Gesetz liest, ich glaube irgendwo Paragraph 4, bin ich nicht ganz sicher, dann steht da drin, ich muss ein elektronisches Zahlverfahren akzeptieren. Boah, Wahnsinn. Das kann ich natürlich auch regeln, wenn ich eine kleine Maske auf meine Internetseite packe, wo ich bei der IBAN eingebe oder meine Kontoverbindung eingebe, dann habe ich das auch erfüllt. Also wenn man sagt, und ihr seid ja jetzt beide so ein bisschen aus dem kommunalen Sektor, was ich vorher so auch nicht kannte, weil ich ja auch ein bisschen aus dem E-Commerce komme. Es gibt schon manchmal, oder ganz offen gesprochen, wundert es mich, dann sagt wo jemand, wo man dann hingeht, das kannte ich eben so nicht, das will ich nochmal zum Ausdruck bringen. Ja, da mache ich genauso den Schritt so weit, dass ich den Gesetzestext erfülle. Ja. Also ich gebe die Gelegenheit, irgendwo meine Kontoverbindung zu hinterlegen und die Kommune macht dann eine Lastschrift raus. Das habe ich jetzt schon 2-3 Mal erlebt, wo ich sage, kann man so machen? Aber man könnte ja auch mal schlicht und ergreifend mal an so ein bisschen Kundenfokus, Customer Centricity, wie das Neudeutsch so heißt, und sagt, okay, mal überlegen, ist denn das der richtige Kundennutzen? Will das denn mein Kunde zu überlegen? Das habe ich jetzt schon 2-mal erlebt oder 2-3 Mal erlebt, auch im Zusammenhang mit der E-Rechnung. Können wir mal vielleicht ein anderes Mal drüber reden, wo ich auch Dinge sehe, wo ich sage, ja, natürlich ist da der Gesetzestext umgesetzt worden, aber an den Kunden hat dabei niemand gedacht. Und so ähnlich ist es auch bei dem Thema Payment. Wenn ich das so stehen lasse, brauche ich ein Payment mit 2, 3, 4 verschiedenen Optionen, nämlich Zahlverfahren, bräuchte ich nicht. Ja, deswegen kommt da auch kein richtiger Druck auf, weil es sicherlich die eine oder andere Kommune sagt, kriege ich doch auch so hin. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was noch bei vielen Kommunen noch nicht so richtig im Kopf ist, dass man das als Service versteht an Bürger oder auch Unternehmen, wie Thorsten richtig gesagt hat. Das ist wirklich immer wieder dieses Argument, das ist zu teuer oder ich kann ja ein Schlupfloch suchen, um das so halbwegs, halbscharig, gesetzesmäßig zu machen. Der Service-Gedanke ist bei vielen, oder viele ist vielleicht falsch, aber bei einigen noch nicht so richtig da. Und solange das so ist, wird es halt auch ein bisschen schwierig. Ja, aber also nochmal, jetzt auch zur Ehrenrettung. Ich glaube, es kommt schon durch, dass das Thema E-Payment einfach was ist, was man braucht. So. Leider mussten wir Volker schon verabschieden aus technischen Gründen. Volker, vielen Dank, dass du da warst bei uns. Wir hören uns mit Sicherheit wieder. Matthias, wie wollen wir das Ganze jetzt mal noch zusammenfassen? Ja, ich denke, das lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Einen prägnanten Satz, wie Volker zuletzt auch noch sagte. E-Payment ist ein entscheidender Punkt für die Digitalisierung. Und so langsam, aber sicher ist auch das Verständnis dazu da in den Kommunen. Punkt. Also E-Payment ist kein fancy-schmancy-Kram, den man vielleicht braucht, sondern man braucht es, um anständig digitalisieren zu können. Und wir als Zukunftspodcast empfehlen natürlich allen, E-Payment immer mitzudenken. Definitiv. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr alle da wart. Ich freue mich, dass es mal wieder geklappt hat mit dir, Matthias. Und ich auch. Verabschiede mich ganz herzlich und wünsche allen einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Und alles Gute weiterhin. Bis demnächst. We'll be right back.